Kundgabe 3646. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.1.1946. Irdische und geistige Schöpfungen. Aus mir ist alles hervorgegangen, was sich euren Blicken darbietet, was ihr sehet und fühlet, und unzählige Schöpfungswerke, die außerhalb eures Blickfeldes liegen, die das ganze Universum erfüllen und in Ewigkeit Zeugnis ablegen von meiner Liebe, meiner Kraft und meinem immerwährenden Gestaltungswillen. Alle Schöpfungen sind mein Werk. Sie tragen meine Kraft in sich. Sie werden ständig erhalten von meiner Kraft und erfüllen somit ihren Zweck, meinem Willen entsprechend. Sie tragen aber etwas in sich, was noch nicht meinem Willen entspricht. Sie bergen das Geistige, das entgegen meinem Willen sich gewandelt hat, das den Vollkommenheitszustand verlassen hat, im freien Willen, und in einen Zustand versunken ist, der mangelhaft ist, also gänzlich meiner Ordnung von Ewigkeit widerspricht. Und dieses unvollkommene Geistige war Anlass meiner Schöpfung. Mein Wille wurde gleicherweise tätig, nur in umgekehrter Richtung. Was ich von mir entfernen wollte, suche ich zurückzuhalten. Ich suche es auf Umwegen wieder mir zuzuleiten, achtend des freien Willens, jedoch ihm beistehend, solange es infolge seines Abstrebens von mir im Zustand völliger Unkenntnis sich befindet. Meine Schöpfung ist sonach nur ein Mittel zum Zweck. Und Zweck ist endgültige Wiederkehr dessen, was einst in aller Vollkommenheit von mir seinen Ausgang nahm und durch eigene Schuld unvollkommen wurde. Solange diese Schöpfung euren Augen ersichtlich ist, ist sie belebt von gänzlich mir widersetzlichem Geistigen, das in materieller Form gebunden ist. So wie diese Widersetzlichkeit nachlässt, verändert sich die Form schneller, um zuletzt das Geistige ganz frei zu geben, selbst wenn es seinen Widerstand noch nicht restlos aufgegeben hat. Dann aber sind geistige Schöpfungen sein Aufenthalt, je nach seinem Reifezustand. Und diese geistigen Schöpfungen sind so überaus vielseitig und herrlich anzusehen, so wie das Geistige schon so weit sich mir genähert hat, dass es mit geistigen Augen schauen kann. Dennoch dienen sie auch dann noch der Höherentwicklung des Geistigen, also Zweck und Ziel kann auch ihnen nicht abgesprochen werden. Denn nichts ist ohne Bestimmung, was aus mir hervorgegangen ist, weil mein Gestaltungswille mit tiefster Weisheit gepaart ist, weil höchst vollkommene Gedanken mir entströmen, die ich zur Form werden lasse durch meinen Willen. Das geistige Reich ist die eigentliche Welt, die irdische Welt nur ein schwacher Abglanz. Eine Schöpfung in minimaler Art, dem Geistigen angepasst, das als Mensch verkörpert, irdische Schöpfungen belebt. Und dennoch entsprechen auch die irdischen Schöpfungen völlig ihrem Zweck. Und sie sind das wirksamste Mittel zur Rückgewinnung des Geistigen, wenngleich dieses oft die Mittel außer Acht lässet im freien Willen. Niemals ist mein Werk unvollkommen, nur kann es von dem noch unreifen Geistigen zu wenig ausgenützt werden. Und dann verfehlen auch die wirksamsten Mittel ihren Zweck. Hat der Mensch die geistige Reife erlangt, dass er auf Erden schon geistig zu schauen vermag, dann erkennt er auch die große Liebe und Weisheit, die jeglichem Schöpfungswerk zugrunde liegt. Er erkennt mich als Schöpfer alles dessen, was er sieht, und er beugt sich ehrfürchtig vor der Macht, die ihm das Leben gab und ihn durch die Schöpfung gehen ließ, zu seiner Vollendung. Doch der Blick des Menschen muss geistig gerichtet sein. Will er mich erkennen lernen? Und die Schöpfung wird zu ihm sprechen, in einer Sprache, die ihm zu Herzen geht. Er wird loben und danken und in Ewigkeit preisen den, der alles entstehen ließ. Er wird mich erkennen und lieben aus ganzem Herzen. Denn er hat mich gefunden, um mich nimmermehr zu verlieren. Amen.